die Regeln verzerrt wie ein falsches Licht. Mein Kopf ist ein Wirbel, mein Herz wird schwer. Mit Nerven dahin. Wie ein Glas.